Hi, ich bin zurück. Habe ich dir gefehlt? Ich dachte, du willst wissen, woran du jetzt bist. Okay. Du liegst auf dem Boden. Deine Augenlider flattern. Zugegeben, es geht dir nicht gut, aber es soll alles so sein und es ist perfekt. Hey, ich erkenne diese Musik. Sie klingt gut, aber wir haben sie schon gehört. Also machen wir weiter damit.